der Freund, dem keiner gleicht. Jesus ist mein, er ist mein Himmelreich. Jesus ist mein. Schwindet der Erde Tand, löst sich manch Liebesband, hält mich die Friedenshand. Jesus ist mein. Werd ich auch alt und schwach, Jesus ist mein. In Kreuz und Ungemach, Jesus ist mein. Er sorgt stets für mich und lässt mich nie im Stich. Er zieht mich hin zu sich, Jesus ist mein. Wenn alles untergeht, Jesus ist mein. Wenn das Gericht anhebt, Jesus ist mein. In seiner Schöne dann seh ich den König an und stimm das Loblied an, Jesus ist mein. Fahr hin, o Sterblichkeit, Jesus ist mein. Willkommen in Ewigkeit, Jesus ist mein. Weisheit, Gerechtigkeit, Leben und Heiligkeit ist mir in ihm bereit, Jesus ist mein.